So, hallo, schönen guten Abend. Ja, danke erstmal, dass ihr gekommen seid. Wir hatten die Veranstaltung heute mit Top Berlin. Davon ist Andreas heute hier. Ja, schon mal geplant, da waren es ein paar mehr, aber jetzt müssen wir ja, das halt in dem kleineren Rahmen machen, aber da ist ja auch mehr Raum dann vielleicht für Debatten und man kann es ein bisschen intensiver gestalten. Die Veranstaltung ist jetzt nun ans Ende gerückt, ein bisschen, was glaube ich vom Didaktischen her vielleicht nicht so günstig ist. Es wird ja heute eher um, naja, wie das Bündnis, wo Top drin ist, ums Ganze. Wird es also heute eher so um das, na und nochmal in Betrachtung des Allgemeinen gehen, also im Zusammenhang von kapitalistischer Vergesellschaftung und Nationalismus. Ein Nationalismus, der dann Länderfarben ausprägt. Und ich möchte hier ganz kurz aus dem Vorwort der Broschüre was voranstellen und das dann nochmal mit einer Gegenposition, das hätte dann im Oktober besser gepasst, weil es zeitnäher gewesen wäre, mit einer Gegenposition einer Leipziger Gruppe ganz kurz kontern und dann eigentlich auch dem Andreas das Wort geben. Das ums ganze Bündnis schreibt in ihrer Broschüre Staat, Weltmarkt und Herrschaft im Vorwort: Die unterschiedlichen Gestalten bürgerlich-kapitalistischer Staatlichkeit bildeten und verändern sich in einem allgemeinen Konfliktfeld, dem entstehenden Weltmarkt, das heißt dem rastlosen Produktivitätswettstreit von Unternehmen und Nationalökonomien. Einem Wettstreit, der seit 200 Jahren buchstäblich über Leichen geht. Und erst im Zusammenhang dieses Konfliktfeldes lässt sich verstehen, was das national Besondere mit den kapitalistischen Allgemeinen zu tun hat. Das ist natürlich eine Gegenposition oder eine Position, die sich, ich will nicht sagen in Gegnerschaft, aber doch von den Positionen abhebt, die bisher im Rahmen unserer Reihe hier zu Wort gekommen sind. Beispielhaft will ich das an einer Gruppe aus Leipzig machen, einen Redebeitrag, der bei der Demonstration im Oktober, wie hieß die nochmal? Still Not Loving Germany, gehalten wurde. Sie stellen nochmal heraus, eine Analyse der und Auseinandersetzung mit der Nation kann unserer Meinung nach nicht darin verharren, ihre scheinbar idealtypischen Momente zu benennen. Es zeigt sich immer wieder, dass die gesellschaftliche Mobilisierung stets auf historische Ausformungen und tradierte Deutungsmuster zurückgreift. Daran sieht man, dass in ökonomischen Verhältnissen eine Ideologie entgegensteht. Wer in einem rein ökonomischen Kontext eher zwangsverwertete Subjekte und nicht selbstständige Menschen handeln sieht, lässt die Täterinnen der Pogrome von Rostock-Lichtenhagen nur ihre potenziellen Konkurrentinnen totschlagen. Damit spricht man die Nazis von der Verantwortung frei. Und abschließend: Erkennt man diese Entscheidungsfähigkeit hingegen nicht mehr an, bleibt nur das automatische Subjekt des Kapitalismus, das die gesellschaftliche Reproduktion als auch die Handlungen der Individuen bestimmt. Wie man dieses Subjekt stoppen kann, ist nicht klar. Wir begreifen Deutschland nicht nur als Ausdruck eines allgemeinen Verhältnisses, in dem Standortlogik und Weltmarktkonkurrenz den Ton angeben. Wir sind vielmehr daran interessiert, auch die konkrete Form und spezifische ideologische Verfasstheit des Kapitalismus im heutigen Deutschland zu verstehen und zu kritisieren. Angesichts dieser Ideologie ist eine Politik entgegen deutscher Realitäten die einzig sinnvolle Option, um dem nationalen Jubelwahn die Stirn zu bieten. Das vielleicht nochmal so eine Position von INEX, die ja zum einen in unserer Reihe hier waren und zum anderen auch ähnliche Vorträge oder Vorträge mit einer ähnlichen Stoßrichtung ja auch bisher hier zu hören waren. Heute wird es dort ein bisschen ja, einen anderen Fokus geben, würde ich jetzt erstmal so sagen. Lassen wir uns überraschen. Andreas, du kannst. Okay, muss ich ein bisschen was zu der Gruppe sagen, wo ich herkomme, oder ist insgesamt bekannt? Theorie, Organisation, Praxis, kurz Top Berlin. Ich sage jetzt doch so ein paar einleitende Worte. Es gab auch keine Reaktion. Ja, wir sind, muss man sagen, so irgendwo aus dem autonomen Antifaschismus entstanden, auch im Zuge der ersten Organisierungsentwicklung der autonomen Antifa, antifaschistische ABO. Teile waren von uns waren früher in der antifaschistischen Aktion, dann in der KP Berlin und daraus entstanden Top Berlin, also so ein typisch linkes Spaltprodukt, der immer wieder sektenartige Züge attestiert werden. Ja, da ist immer so ein bisschen was dran, wie bei den meisten linken Zirkeln. Tatsächlich der Name Theorie, Organisation, Praxis klingt erstmal gut, soll auch so ein bisschen programmatisch sein, ist natürlich in der Umsetzung immer viel, viel schwerer als das, was man so als Anspruch formulieren kann. Tatsächlich glauben wir aber, dass dieser Anspruch Theoriearbeit, theoretische Reflexion unerlässlich ist für politische Praxis. Nur wer begreift, kann auch richtig handeln und andersherum, nur wer überhaupt Handlungsoptionen sieht, für den die Veränderbarkeit von Gesellschaft denkbar ist, der ist auch bereit, Sachen kritisch in Frage zu stellen. Für uns gehört das sozusagen zusammen und um das O in der Mitte zu füllen, die Organisierung. Ich glaube, das ist nach wie vor ein ganz, ganz wichtiges Thema. Auch in Zeiten, wo mittlerweile ja jeder so seinen Internetblog selber fabrizieren kann und seine Privatmeinung in der Welt verkünden kann, das hat Vor- und Nachteile. Einerseits wird durch sowas Kommunikation erleichtert. Andererseits geht dadurch auch ein Stück weit von politischer Auseinandersetzung, nämlich gemeinsam um Positionen zu streiten, sich so zusammenzuraufen, sich selber, seine eigenen Argumente an denen von anderen zu prüfen und auch die Frage nach Praxis zu entwickeln. Sowas geht relativ schnell verloren, wenn die Leute irgendwie nur noch nachts vor ihren Rechnern sitzen, ähnlich wie hier, und sich gegenseitig irgendwelche Battles liefern, wo es dann da doch auch um so persönliche Befindlichkeiten viel geht. Also Organisierung finden wir wichtig, so scherzhaft haben wir bei uns die Formulierung Altern in Würde für unseren Organisierungsansatz genommen. Wir sind zumindest was die Alltagsstruktur betrifft eine relativ heterogene Gruppe, heißt wir haben auch so ein paar Junge, aber auch viele so älteren Semesters, weil wir eben der Meinung sind, dass Linksradikalismus, das Aufhetzen gegen Staat und Nation, das nicht nur so eine jugendliche Laune sein sollte, wo man mal wild und verrückt ist, sondern auch mit einer bestimmten Ernsthaftigkeit zusammenhängt. Und die sollte nicht mit 25 oder mit dem Abschluss des Studiums zu Ende sein. Okay. Weitere Anschlussstelle zum Thema Organisierung. Du hattest schon gesagt, wir sind Teil des bundesweiten ums ganze Bündnisses. Da sind versammelt ähnliche Truppen wie wir, zum Teil Gruppen, die viel, viel kleiner sind, was nicht immer ganz leicht macht, auch so, sag mal, diesen Anforderungskatalog, den wir als Bündnis an Mitgliedsgruppen stellen, zu erfüllen. Weil wir sind ja alle keine Berufspolitiker, sondern Überzeugungstäter und politische Praxis kostet unglaublich viel Nerv, Zeit und Geld. Und gleichzeitig glauben wir aber, dass das wichtig ist, weil ja auch viele Fragen von so Gruppen kommen, Mensch, wie kann man denn da mitmachen, ist das überhaupt gewünscht? Ich glaube, das ist einfach ganz realistisch, dass man auch kleineren Städten, kleineren Gruppen die Möglichkeit zur Partizipation bietet, weil ich glaube, Berlin und vielleicht noch Hamburg, das sind so linke Biotope, da ticken die Uhren noch anders und im Rest der Republik haben wir eine ganz, ganz ähnliche Situation. Und da versuchen wir zumindest irgendwie das aufzufangen, um auch so einen bundesweiten, zurzeit sind wir auch in Diskussionen mit Gruppeninitiativen aus Österreich, Prinzip einen Diskussionsprozess anzustoßen, gemeinsame Praxen zu entwickeln. Ja gut, wie ihr mich fragt, ich fand, das ist uns jetzt so ganz gut gelungen. Ein Produkt dieser Bemühungen ist tatsächlich, hat schon darauf hingewiesen, der erste Teil unseres Grundlagentextes. Das Ganze ist vor dem Hintergrund entstanden, dass auch viele Gruppen, die jetzt bei uns Ganze sind, zum Teil auch schon in anderen politischen Organisierungszusammenhängen waren. Bei der Antifa war das immer so, in der Regel, man trifft sich so auf den kleinsten Nenner. Ob jetzt irgendwie Anarchisten, Kommunisten, Pazifisten, alle möglichen politischen Strömungen, eine ernsthafte inhaltliche Auseinandersetzung um diese Ismen, philosophischen Denkweisen, Traditionen, auf die man sich als Linker bezieht, das wurde erstmal so ausgeklammert, weil man gesagt hat, so die Nazis, das ist der Feind und vielleicht noch so ein bisschen die gesellschaftlichen Verhältnisse, aus denen die Bereitschaft der Menschen entsteht, auch so rassistische, chauvinistische Denkmuster anzunehmen. Und dann war es das aber mit der Theoriearbeit. Und die Antifa war eigentlich immer eine politische Bewegung ohne richtiges politisches Programm. Und um diesen Mangel vorzubeugen, haben wir eigentlich gesagt, sowas wie eine grundsätzliche Auseinandersetzung darüber, was ist links, warum ist man eigentlich links und warum sagt man hier, Kapitalismus muss abgeschafft werden, Staat muss abgeschafft werden. Und alles das, was ja auch in der Linken nur noch so als Schlagworte kursiert, da war es wichtig, uns im Vorfeld schon einen Klärungsprozess darüber anzustoßen und eben diese Diskussion darüber auch schon als Teil einer politischen Praxis zu verstehen. So, das war jetzt eine relativ ausführliche Einführung. Ich danke natürlich für die Einladung. Das letzte Mal hat es ja nicht ganz so geklappt, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich hatte nicht wirklich dran Schuld. Ich stand da im Stau, bin hinterher auch noch gekommen. Ich hätte jetzt auch vor 5 Leuten referiert als Überzeugungstäter. Vielleicht, gut, zeitlich sind wir ein bisschen näher weg. Es gab ja den Hinweis, es gab einige Demonstrationen, jetzt gerade zum Herbst, 20 Jahre Mauerfall, 20 Jahre, fast im nächsten Jahr dann 20 Jahre deutsche Einheit. Wir hatten im Mai schon angefangen, um dieses Jubiläum 60 Jahre BRD, 60 Jahre Grundgesetz politisch zu begleiten, in diese gesellschaftliche Debatte politisch zu intervenieren. Insofern vielleicht hilft der Vortrag oder meine Ausführung tatsächlich hier aber auch nochmal so die Themen, die bei den vorigen Vorträgen, bei dieser Veranstaltungsreihe aufgetreten sind, nochmal so miteinander zu diskutieren. Ich glaube, wir sind hier, ist jetzt nicht so eine Riesenrunde, dass wir nicht das irgendwie alles im Dialog gestalten könnten. Tatsächlich wäre an mich oder an uns, an Top, so ein bisschen ja die Bitte herangetragen worden, nochmal so was Grundsätzliches zu diesem Verhältnis Staat, Nation, Nationalismus, Kapitalismus zu sagen. Weil ich auch so, schon so ein paar Veranstaltungen jetzt im Vorfeld zum Teil als Mobilisierung zu den Demos gemacht habe, will ich jetzt erstmal so einen ganz basic Einstieg wählen. Ich habe die Präsentation erst letzte Nacht so ein bisschen zusammengeschustert, dachte, es ist vielleicht so didaktisch ganz gut, dass man relativ viel mitnimmt. Und tatsächlich, wenn ihr sagt, das ist ja total Banane oder haben wir alle schon gehört, dann sagt mir das einfach. Das Gleiche gilt natürlich, wenn ich hier Sachen erzähle oder eine These an die Wand werfe, wo ihr sagt, ist ja totaler Quatsch oder ich verstehe das nicht. Einfach zu und entweder ich sage dann, ja gut, lass uns das mal hier diskutieren oder ich sage, ja ja, das kommt gleich noch. Tatsächlich ist der Vortrag so ein bisschen zirkulär aufgebaut, das heißt, ich will mich so diesem Gegenstand, dem Wesentlichen ein Stück weit nähern, dadurch, dass ich es umsingle, einkreise, und ich glaube, dadurch werden zumindest auch viele Aspekte abgedeckt. Gut, fangen wir mal an. Ich war so frei, habe extra hier euer Veranstaltungsmotto aufgenommen, tatsächlich um hier loszulegen, Halluzination Deutschland, die Nation als eingebildete Gemeinschaft. Zitat von Benedict Anderson, ich lese das mal vor, ihr könnt ja mitlesen. Die Nation ist eine eingebildete politische Gemeinschaft, eingebildet, weil die Mitglieder selbst der kleinsten Nation die meisten ihrer Mitbürger niemals kennenlernen, treffen, noch von ihnen hören werden, und trotzdem lebt im Geist eines jeden das Bild ihrer Gemeinschaft. Benedict Anderson, ich glaube, ist ein englischer Historiker, der ist jetzt gar nicht besonders linksradikal, das Buch von 1982, Imagine Communities, gilt mittlerweile auch so als Standard kritischer Geschichtswissenschaft, die sich mit dem Nationalismus auseinandersetzt. Ich habe das als Einstieg gewählt, weil das was ganz Wesentliches deutlich macht, was ihr in eurem Motto mit der Halluzination ja auch schon aufgegriffen habt. Nämlich im Kern, dass Nationen Konstrukte sind, eingebildete Gemeinschaften. Er geht an das Thema aus so einer Sicht der Kommunikation heran. Und damit wird erstmal nur ein Problem offenkundlich. Einerseits, dass trotzdem es eben dieses Bild einer Gemeinschaft gibt, wie Soziologie, die spricht auch von Wir-Gruppen oder von einer Wir-Identität. Und andererseits das Ganze mit einer Fiktion oder einer Halluzination, wenn man so will, zusammenhängt, weil diese Gruppen oder Gemeinschaften tatsächlich überhaupt keine Gemeinschaften sind, die sich darüber verständigt haben oder die aus freien Stücken entschlossen haben, so, wir machen jetzt mal einen Verein auf. Genau. Und was man an dieser Stelle gleich vorwegschieben muss, das ist für Linke auch nicht unbedingt Neues, ich will es trotzdem nochmal ansprechen, mit dieser Vorstellung, es gibt ein Wir, ist notwendig, natürlich auch immer eine Vorstellung oder eine Konstruktion des anderen verbunden, also all derjenigen, die zu dem Kreis, dass dieses eingebildete Wir ausmachten, nicht dazugehören. Was den Nationalismus betrifft, das sind vor allen Dingen dann die Ausländer oder diejenigen, die nicht Teil einer Nation sind. Und weil der Nationalismus umfangreich ist, hat er in der Historie gleichzeitig so eine doppelte Vorstellung hervorgebracht, davon ist hier bestimmt auch gesprochen werden. Also die äußeren Feinde, das waren dann die Franzosen oder der Zar oder auch mal die Engländer, und die inneren Feinde, das waren oft die Sozialdemokraten und Kommunisten und eben die Juden. Und tatsächlich, und das ist eine ganz wichtige Krux, den Nationalismus, diese Vorstellung eines nationalen Wirs, die ist tatsächlich gar nicht ohne das andere, derjenigen, die nicht dazugehören, derjenigen, die nicht daran teilhaben, derjenigen, die davon ausgeschlossen werden, ist überhaupt nicht denkbar. Sondern diesen Kreis, den ich ziehe, der hat genau das zur Folge, eine Differenzierung zwischen wir und anderen. Und warum ist das Ganze fiktiv? Ja, was haben wir denn gemeinsam? Jetzt nicht wir beide persönlich, aber außer, dass wir einen Pass haben, wo steht Staatsangehörigkeit Deutsch. Und dass der Nationalist sich darauf einen einbildet, also auf den Zufall der Geburt, das ist in meinen Augen relativ dämlich. Trotzdem, da würde ich weiterspringen, nur weil es dämlich ist, heißt es nicht, ist es nicht wirkungsmächtig. Also hier im Prinzip mit dem letzten Satz, genau das zeichnet den Nationalismus ja auf, dass er alles andere als antiquiert ist oder überwunden ist. Im Gegenteil, dazu werde ich später noch zu sprechen kommen, er verändert vor allen Dingen seine Inhalte und seine Begründungsmuster, woraus sich dieses angebliche Wir konstituiert. Ich will bei dem Thema Einbildung erstmal ein Stückchen weitermachen, weil Nationalismus, das ist ja eine Form von Ideologie, das heißt, das ist ein gesellschaftliches Deutungsmuster, mit dem die Menschen sich erstmal die Welt erklären, ordnen und sortieren und ein Deutungsmuster, aus dem sie auch eine bestimmte Handlungssicherheit ziehen. Insofern glaube ich, ist es nicht verkehrt, wenn man den Nationalismus tatsächlich begreifen will, eine Parallele aufzuziehen mit der Religion. Und der eine von euch mag vielleicht das Zitat kennen. Und ich glaube, zum Teil kann man die Begrifflichkeiten tatsächlich synonym verwenden. Der Autor Karl Marx stammt aus seiner Religionskritik. Das ist ja die Frage, wo kommt denn das her, dieser Nationalismus? Und ich werde jetzt versuchen, im Lauf des Vortrags so mehrere Bestimmungen vorzunehmen, tatsächlich um den Gegenstand dann einzuzingeln, bis wir ihn alle haben. Ich lese das jetzt nochmal vor. Das religiöse Elend ist in einem, also damit meint er die Religion, das religiöse Elend, dass die Leute da denken, Heil gibt es im Paradies und rennen immer in die Kirche, das ist für Marx das religiöse Elend. Das religiöse Elend ist in einem der Ausdruck des wirklichen Elends und in einem die Protestation gegen das wirkliche Elend. Also es ist dieser Doppelcharakter der Religion, einerseits sagt er, entspringt der Gesellschaft, der gesellschaftlichen Verkehrsform, der Art und Weise, wie die Menschen sich reproduzieren. Gleichzeitig ist er aber auch ein Protest gegen diese Art und Weise. Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt. Sie ist der Geist geistloser Zustände, sie ist das Opium des Volkes. Opium des Volkes wird ja oft falsch zitiert, Opium für das Volk, darum geht es Marx gar nicht. Er sagt ganz bewusst, Opium für das Volk suggeriert ja, es gibt so das Volk, da kommt der Dealer vorbei und macht süchtig mit seinem Opium. Das spielt hier für Marx erstmal gar nicht so eine Rolle. Marx war kein Verfechter einer sogenannten Priestertrugstheorien, als gäbe es so hinter den Ideologien die Strippenzieher, die den Proleten so einflüstern, hier, glaub an Gott, hör auf mit dem Arbeitskampf. So hat Marx das ja gar nicht gesehen, sondern er sagt, aus der tatsächlichen Alltagserfahrung der Subjekte entspringt die Religion gleichzeitig als Reaktion auf eben diese, auf all die Problemfelder, auf all die Unsicherheiten, auf all das Elend, mit denen die Menschen konfrontiert werden. Und darauf liefert die Religion Antworten, stiftet Sinn, gibt den Subjekten auch eine gewisse Handlungssicherheit, muss sich das vorstellen, noch bis ans Ende des 19. Jahrhunderts sind die Menschen wie Fliegen gestorben an heilbaren Krankheiten, aufgrund der schlechten Ernährungssituation, die Medizin war noch nicht so weit entwickelt, eine Familie, die 8 Kinder zur Welt gebracht hatte, war es ganz normal, dass dann nur 2 überlebt hatten. Insofern war die Religion auch so das zweite konfessionelle Zeitalter im 19. Jahrhundert. Das war zu seiner Zeit noch ganz aktuell. Der Nationalismus als Alltagsreligion, wenn wir uns dem nähern wollen, der ist ganz ähnlich gestrickt, ist erstmal als Ideologie ein Deutungsmuster der Welt, liefert Antworten, wer bin ich, wo gehöre ich hin und dann mit einer bestimmten Handlungssicherheit und eine gewisse Anspruchsforderung, an wen kann ich denn meine Privilegien geltend machen, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu. Gehe ich später nochmal drauf ein. Marx geht natürlich in seiner Religionskritik weiter. Da sagt er, die Aufhebung der Religion als des illusorischen Glücks des Volkes, ist die Forderung seines wirklichen Glücks. Die Forderung, die Illusion über seinen Zustand aufzugeben, ist die Forderung, einen Zustand aufzugeben, der der Illusion bedarf. Die Kritik der Religion ist also im Keim die Kritik des Yamatales, dessen Heiligenschein die Religion ist. Das Gleiche, würde ich sagen, kann man auch, wenn man den Schritt mitgeht, dass der Nationalismus Züge einer Alltagsreligion trägt, kann man, was den Antinationalismus, was die Kritik des Nationalismus betrifft, im Prinzip spiegelseitig übertragen. Gegen den Nationalismus hilft keine reine moralische Kritik, auch keine reine politische Kritik, sondern man muss den Nationalismus ernst nehmen, er entspringt den gesellschaftlichen Verhältnissen. Den weiteren Zusammenhang komme ich ja hinterher noch. Gleichzeitig, um ihn effektiv zu bekämpfen, darin unterscheiden sich linksradikale, kommunistische, antinationale Praxen und ein linksradikaler Antifaschismus letztendlich auch von dem bürgerlichen Antifaschismus, dann muss man an grundsätzliche Strukturen der Gesellschaft gehen, die überhaupt dazu führen, dass es zu diesen Illusionen kommt. Insofern macht es die ganze Sache aber auch nicht ganz so leicht, wie so mancher sich das vorstellt. Also der Antinationalismus als politische Praxis funktioniert nicht durch eine reine, durch so einen Appell an die Vernunft. Das ist doch alles klar. Damit erreicht man die wenigsten überzeugten Nationalisten. Jetzt ist die Nation, der Nationalstaat, anders als der liebe Gott, aber alles andere als eine reine Fiktion. Sondern das ist ein durchaus realer, mit Waffen ausgestatteter Gewaltapparat. Und tatsächlich im Prinzip von dem Moment unserer Geburt wachsen wir in diesen staatlichen Apparat rein. Von der Geburtsurkunde über die staatlichen oder halbstaatlichen Bildungsprogramme, Kindergarten, Schule, Zivildienst, Bundeswehr etc. pp. Das erklärt auch vieles von der Wirkungsmächtigkeit oder warum man auch Nationen nicht so einfach in Frage stellen kann. Warum für viele Menschen diese Tatsache, dass man Deutscher ist, alles andere als überhaupt ein Zustand ist, der mit einem Fragezeichen versehen wird. Und darin unterscheidet sich der Nationalismus tatsächlich von der Religion in einem ganz wesentlichen Punkt. Insofern glaube ich, ist der Hinweis auf die Halizu-Nation richtig, aber auch nicht hinreichend. Damit ist noch nicht alles gesagt. Wir haben jetzt so ein paar, diejenigen, die unsere Sachen gesehen haben, denen kommt das wahrscheinlich total bekannt vor, ich sage es trotzdem, auf einen ganz grundlegenden Sachverhalt verwiesen. In der bürgerlichen Gesellschaft oder die bürgerliche Gesellschaft verdammt ihre Individuen zur Konkurrenz gegeneinander und macht sie gleichzeitig zu Komplizen im weltweiten Kampf der Standorte. Dazu muss man, ich lasse das jetzt erstmal so stehen, kapitalistische Konkurrenz, also dass die Menschen sich gegenüberstehen als Privateigentümer in einer Gesellschaft, die auf der arbeitsteiligen, auf der Produktion in arbeitsteiliger Privatarbeit basiert. Und gleichzeitig wir tatsächlich haben, dass diese Konkurrenz, die im Inneren der Nationalökonomien, im Inneren der Nationalstaaten, der Subjekte untereinander besteht, dass die gleichzeitig im globalen Wettbewerb eine Konsolidierung findet in sozusagen sowas wie einem nationalen Bündnis. A arbeiten für den Standort. Jetzt packen alle an, Ärmel hochgekrempelt für den Standort. Und diese Rationalität, die beim Nationalismus, beim Ackern für Deutschland, beim Gürtel enger schnallen mitspielt, die besitzt tatsächlich eine gewisse Handlungsrationalität, wenn man denn erstmal die Anforderungen kapitalistischer Gesellschaft, der kapitalistischen Produktionsweise erstmal anerkennt. Weil von der Konkurrenzfähigkeit der nationalen Verwertungszone hängt tatsächlich Bildungschancen, Arbeitsplätze, ökonomisches Wachstum, öffentliche Dienste und Transferleistungen statt. Also genau das kann man heute beobachten, wenn es um die Diskussion geht, wie geht es weiter mit Opel, die deutschen Standorte müssen erhalten bleiben, nur wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es auch der Gesellschaft gut. Und all das wissen auch die Mitarbeiter in großen Konzernen, wo es darum geht, naja, unser Unternehmen agiert global, ob jetzt in Rumänien oder in Sachsen der Produktionsstandort aufgemacht wird, das hängt auch davon ab, zu welchem Preis ich bereit bin, hier zu arbeiten. Und wer viel auch mit Leuten zu tun hat, die in solchen Unternehmen arbeiten, und im Kleinen findet man es im Tante-Emma-Laden und beim Discounter an der Ecke, wenn der Penny, wenn Plus mittlerweile zu Netto gewandert ist und Rewe den anderen die Marktanteile abknüpft, genau diese Konkurrenzbeziehung im Kleinen finden sich innerhalb der Gesellschaften. Und die werden, was die nationale Investitionszone, den nationalen Wirtschaftsraum, was das Bruttoinlandsprodukt betrifft, im Bündnis gegen andere Nationen, gegen andere Standorte durchexerziert. Insofern, nochmal wiederholt, unter den Prämissen kapitalistischer Vergesellschaftung, hat dieser Nationalismus der Subalternen, des Proletariats, durchaus eine systemimmanente Rationalität. Das ist nicht nur reiner Unfug. Und daran hat sich die linke Bewegung, die Arbeiterbewegung, die dann gesagt hat, der Arbeiter hat kein Vaterland, und hoch den proletarischen Internationalismus, diese Tatsache, die wurde immer verkannt. Dann hat man sich gewundert, dass im Ersten Weltkrieg dann die Proleten aufeinander eingestürmt sind und noch mit Jubel da in den Krieg gezogen sind. Die objektive Abhängigkeit des Individuums vom Schicksal seines Staates, seines natürlich in Anführungsstrichen, in der Weltmarktkonkurrenz vermittelt sich dem Alltagsbewusstsein als selbstverständliche und unhintergehbare Voraussetzung individueller Existenz. Über einen Teil der Vermittlungsform, über dieses Hineinwachsen in den Nationalstaat und über die Institution, hatte ich eben schon ein Wort gesagt, das ist ganz, ganz entscheidend, warum alles auch so selbstverständlich ist. Also manche von euch, weiß nicht, wie alt ihr alle so seid, kann sich erinnern, als die DDR dann zugrunde ging, da war vieles, was früher von staatlicher Seite geregelt war und vorgegeben waren, Erwerbsbiografien und Sozialverhalten, das war auf einmal alles gar nicht mehr so selbstverständlich und unhintergehbar, weil die etablierte Ordnungsmacht, das SED-Regime, irgendwann nicht mehr am Drücker war. Und gleichzeitig entstand da, ich will das mal so ein ideologisches Vakuum nennen, das dann durch so einen gesamtdeutschen Nationalismus aufgefüllt wurde. Dieser gesellschaftlich produzierte Schein einer naturwüchsigen Zusammengehörigkeit von Individuum und Staat stiftet eine gefühlte Gewissheit nationaler Identität. Bei funktionierenden Staaten, das muss man voraussetzen. DDR oder diese Umbruchprozesse, auch diese mentalen Prozesse, sind so ein Gegenmoment oder so eine Gegenentwicklung. Dort, wo die Staaten scheitern, und das kann man auch zum Beispiel im Nahen Osten oder in Afrika sehen, also das, was die Politikwissenschaft so Failed State, gescheiterte Staaten nennt, da funktioniert das alles nicht. Da gibt es dann andere Autoritäten, dann irgendwie, da ist der Clan, der sagt, wie es läuft. Und deshalb merken die Amerikaner unter anderem im Irak und in Afghanistan, um so ein Regelvertrauen, eine Identifikation mit so einem neuen Staat herzustellen, da reicht es nicht einfach nur, einen Krieg militärisch zu gewinnen, weil die neue Ordnung als alles andere als natürlich erstmal wahrgenommen wird. Das ist so der Unterschied zwischen sogenannten alten oder den funktionierenden Staaten, die Nationalismus auch viel, viel stärker dann tatsächlich innerhalb von ideologischen Kampagnen politisch auch nutzen. Ich wollte nur die Gegenargumente jetzt gleich mit aufnehmen. Das Ganze hat natürlich bestimmte Voraussetzungen, warum sich das verhält. Und deshalb will ich jetzt so ein bisschen grundlegender auf dieses Verhältnis von Kapital, Kapitalismus und Staat überhaupt eingehen. Ich hatte hier mal nochmal so ein Zitat von Marx rausgesucht, aus dem Vorwort zur Kritik der politischen Ökonomie, wo er schreibt: Meine Untersuchung mündet in dem Ergebnis, dass Rechtsverhältnisse wie Staatsform weder aus sich selbst zu begreifen sind, noch aus der sogenannten allgemeinen Entwicklung des menschlichen Geistes, sondern vielmehr in den materiellen Lebensverhältnissen wurzeln, deren Gesamtheit Hegel nach dem Vorgang der Engländer und Franzosen des 18. Jahrhunderts unter dem Namen bürgerliche Gesellschaft zusammenfasst, dass aber die Anatomie der bürgerlichen Gesellschaft in der politischen Ökonomie zu suchen sei. Und dann führt er ein Stückchen weiter fort. In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte notwendige, von ihrem Willen unabhängige Verhältnisse ein. Produktionsverhältnisse, die einer bestimmten Entwicklungsstufe ihrer materiellen Produktivkräfte entsprechen. Die Gesamtheit dieser Produktionsverhältnisse bildet die ökonomische Basis der Gesellschaft, ihre reale Basis, worauf sich ein juristischer und politischer Überbau erhebt und welcher bestimmte gesellschaftliche Bewusstseinsformen entsprechen. Die Produktionsweise des materiellen Lebens bedingt den sozialen, politischen, geistigen Lebensprozess überhaupt, etc. pp. Eine Begrifflichkeit innerhalb dieses Vorworts will ich hinweisen, einfach weil sie im Rahmen der linken Theoriebildung komplett überstrapaziert wurde, nämlich den Begriff des Überbaus. Es gibt so die Ökonomie und darauf baut sich dann sowas auf. Und wenn man was in der Ökonomie ändert, ändert sich dann auch alles im Überbau. Also der gesamte Leninismus und der ML, der basierte ja auf so einem Holzhammer-Marxismus in der Annahme. Worum es Marx hier erstmal geht, ist so eine ganz allgemeine Bestimmung, dass er sagt, was wie bürgerliche Freiheitsrechte, bürgerliche Staatlichkeit, das kann man nicht einfach so aus der Entwicklung des menschlichen Geistes oder aus einer Idee, die zu sich selbst kommt, erklären, sondern das muss man tatsächlich in der Entwicklung der materiellen Lebensverhältnisse sehen. Und Marx bleibt da unglaublich allgemein. Und wenig später versucht er dann, sich an die Arbeit zu machen, das kategorisch zu entwickeln. Die kapitalistische Produktionsweise. Hat er an seinem Kapital gearbeitet, den ersten Band konnte er noch fertigstellen, ist dann verstorben, hat einen Haufen Texte hinterlassen, die Engels dann ediert hat. Und am Ende, ich glaube, des dritten Bandes, gibt es dann einen Hinweis zum Staat. Das, was Marx macht, das will ich hier nicht machen. Sonst müsste ich die ganze politische Ökonomie erklären. Weil Marx, methodisch geht es um eine Formanalyse, dass er erstmal fragt, was macht den Kapitalismus eigentlich zum Kapitalismus? Im Vergleich zu anderen historischen Formationen und anderen historischen Produktionsweisen. Fängt er dann an, aha, die Warenproduktion. Also zu allen Lebzeiten des Menschen wurden irgendwelche Gebrauchsgüter, Produkte präsentiert, also von den einfachsten Produktionsweisen, wo man irgendwie mit dem Keil da die Natur bearbeitet hat, um sie für die menschlichen Bedürfnisse nutzbar zu machen. Also Produktion an sich kann nicht spezifisch für den Kapitalismus sein, sondern die Warenproduktion. Da sagt Marx, Waren, anders als jetzt normal Gebrauchsgüter, im Alterssprachgebrauch vermischt sich das ja oft alles so. Waren, die sind durch was ganz Besonderes gekennzeichnet, durch einen Doppelcharakter. Dass sie einmal ein nützliches Ding sind, einen Gebrauchswert haben und gleichzeitig Träger von Wert sind. Das ist in der kapitalistischen Gesellschaft ganz zentral, weil in der Regel im Kapitalismus wird produziert, um Profite zu erwirtschaften, um Kapital, um Investitionen zu verwerten, zu vermehren, aus Geld letztendlich mehr Geld zu machen. Um mit einem einfachen Beispiel zu sprechen, das ist auch gar nicht unbedingt so spezifisch kapitalistisch, aber der Bäcker, der backt seine Brötchen nicht, weil er die alle aufessen will. Der isst vielleicht auch mal ein Brötchen, aber er backt sie primär, um sie als Waren zu verkaufen und damit einen Gewinn zu erzielen. Andere Unternehmen stellen deshalb Software, Schrauben, Computer her, nicht weil auf den ganzen Fernseher selber Fernseher ansehen wollen. Nein, die investieren nur in das Geschäft, weil sie sich davon einen Gewinn versprechen. Ich hatte vorweg gesagt, weil im Kapitalismus die Produktion aber arbeitsteilig getrennt in Privatarbeit vonstatten geht, weiß Produzent A nie genau, was Produzent B produziert, sondern erst in dem Moment, wo beide ihre Waren im Prinzip auf den Markt tragen, sehen sie, Mensch, der kann ja Autos viel billiger produzieren als ich. Oder die Technologie, die ich verwendet habe, die PS-Zahl, der Verbrauch, ist ja unter dem, was mein Wettbewerber zu bieten hat, um jetzt mal im Beispiel der Automobilindustrie zu sprechen. Oder der merkt, Mist, alle Automobilbauer insgesamt betrachtet, wir haben ja viel zu viele Autos produziert, dafür gibt es ja überhaupt keine Käufer. Das ist das Ergebnis einer Gesellschaft, die eben nicht bewusst ihre Produktion abstimmt und plant nach Bedürfnissen, sondern die privat arbeitsteilig für den Profit produziert. Damit das Ganze klappt, und ich habe ja eben schon gesagt, die stehen ständig in Konkurrenz zueinander, jetzt mal auf so einer ganz einfachen Ebene der einfachen Warenproduktion. Konkurrenz hat zur Folge, Konkurrenz ist für den Produzenten natürlich nicht schön. Der Produzent hat ja das Interesse, seine Güter, die er produziert hat, mit möglichst viel Gewinn zu einem guten Preis zu verkaufen. Insofern hat der Produzent eigentlich immer ein Interesse daran, seinen Wettbewerber zu übervorteilen. Und auch das kann man tagtäglich beobachten oder aus den Medien fahren, wenn es um Bestechungsgelder gibt. Siemens hat schwarze Kassen, Gammelfleisch wird als Frischfleisch deklariert. Also es ist so eine Tendenz, die ist dem Kapitalismus immanent. Wenn es immer nur ums Profitmachen geht, führt das natürlich dazu, dass mancher den formellen Rahmen verlässt und auch mit illegalen Mitteln versucht, zu seinem Ziel zu kommen, möglichst viel Profit zu machen. Das hintergräbt natürlich aber die Produktionsweise als Ganze. Deshalb bedarf es des Staates als außerökonomischer Zwangsgewalt. Vor allen Dingen hier will ich jetzt erstmal diesen Aspekt des Rechtsstaates als eine Bestimmung bürgerlich-kapitalistischen Staates stark machen. Gut, ich habe das jetzt hier mal so ganz verständlich dargestellt. Als Rechtsstaat behandelt der bürgerliche Staat seine Staatsbürger als freie und gleiche Privateigentümer. Alle Staatsbürger sind denselben Gesetzen unterworfen und haben dieselben Rechten und Pflichten. So ein linker Evergreen entspricht natürlich aber auch der Alterswahrnehmung, sagt, stimmt doch überhaupt nicht so. Die einen haben mehr Recht und der eine hat einen guten Anwalt. Deshalb ist das hier rein formell. Im Prinzip, auch wenn die übel mitgespielt wird und illegale Praktiken handhabbar, kannst du sagen, so, dagegen klage ich jetzt. Bring mal eine Beweismittel vor, dann spricht der Richter, also eins der staatlichen Gewalten, spricht dann Recht, die Gesetze setzt die Legislative fest. Also dieses Anerkennungsverhältnis im Kapitalismus ist ganz zentral. Damit Konkurrenz produktiv funktionieren kann, braucht es eine Instanz, die darüber aufpasst, dass alles nach Recht und Gesetz im Rahmen kapitalistischer Eigentumsverhältnisse vonstatten geht. Sonst raubt der eine Produzent dem anderen Produzent einfach seine Produktionsmittel, sagt hier, ich habe das für einen Auftrag gegeben, du hast geliefert, aber bezahlen, ich bin noch nicht hier. Dafür, also dass überhaupt dieser Warenaustausch zwischen diesen beiden Privatproduzenten vonstatten gehen kann, braucht es des Staates, der dafür sorgt, dass sie sich wechselseitig als Gleiche anerkennen. Jetzt muss ich mal gucken. Gut. Der Staat schützt das Privateigentum eines jeden Bürgers, unabhängig vom Ansehen der Person. Das ist so eine offizielle Formulierung. Also betrifft auch ein Grundgesetz, Grundrechtekatalog, Geschlecht, nationale Herkunft und, soll für den Gesetzgeber im Idealfall, also wir sprechen hier von Rechtsnormen, keine Rolle spielen. Dass die Wirklichkeit immer auch anders aussieht, das wissen hier Migranten, das wissen Menschen mit dunkler Hautfarbe, das wissen Sozialschwache, die zum Amt gehen, das mit ihrem Recht oft nicht so weit ist. Deshalb sage ich idealtypisch. Und es betrifft tatsächlich alle. Ob Bettelmann oder Bankier, formell vor dem Gesetz, sind alle gleich. Der Staat verhält sich zu den einzelnen Bürgern gegenüber tatsächlich als neutrale Instanz. Gerade vermittels dieser Neutralität sichert der Staat die Grundlagen der kapitalistischen Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnisse. Also die Sinnbildlichung springt nochmal ein weiter. Der Schutz des Privateigentums impliziert, dass diejenigen, die außer ihrer Arbeitskraft kein relevantes Eigentum besitzen, ihre Arbeitskraft verkaufen müssen. Um sich ihren Lebensunterhalt aneignen zu können, müssen sie sich dem Kapital unterwerfen. Das heißt, eine formelle Rechtsgleichheit ist Grundlage einer materiellen Ungleichheit. Und gerade durch dieses Verhältnis reproduziert sich das wunderbar. Das funktioniert einmal natürlich, hier im Blaumann ist natürlich der Arbeiter, kennt ihr, ne? Das ist ja Malocha. Der kann durchaus auch einklagen, hat einen Arbeitsvertrag geschlossen, er will seinen Lohn haben. Auch dafür ist der Staat zuständig. Für den sind das formell Gleiche, der behandelt sie gleich. Dadurch, dass er alle gleich behandelt, hat das natürlich zur Folge, dass die realen Ungleichheiten sich hierin reproduzieren. Weil das für den Staat überhaupt keine Rolle spielt. Und faktisch sind Macht und Ohnmacht, Reichtum und Verfügungsgewalt über Produktionsmengen ja alles andere als gleich in der Gesellschaft verteilt. Aber das ist, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, und früher, das war auch so eine falsche linke Argumentation, auch mit Bezug auf den Staat. Es ist einmal gesagt wird, der Staat, das ist im Prinzip das Instrument der Herrschenden, das ist der Klassenstaat, der im Prinzip die Gesetze gegen das Proletariat, gegen die Arbeitenden durchsetzt. Die Krux liegt ganz woanders. Dadurch, dass der Staat alle behandelt, als seien sie Warenbesitzer, reproduziert er die Herrschaftsverhältnisse, indem er tatsächlich von den reellen Ungleichheiten abstrahiert. Die sind ihm egal. Weil spiegelbildlich heißt das ja nicht nur, der Kapitalismus den Arbeiter seinen Lohn zahlen, sondern der Arbeiter darf sich natürlich auch nicht der Produktionsmittel, also des Eigentums der Kapitalisten ermächtigen. Für solche Fälle gibt es dann im Zweifelsfall die Staatsgewalt, die durchsetzt, dass Recht und Gesetz eingehalten werden. Soweit halbwegs plausibel? Oder ist das schon zu kompliziert? Okay, mache ich weiter. Hat gerade ein bisschen impliziert, dass es halt eine Möglichkeit von Staat gäbe, das quasi das, wie machst du das? Die Individuen nicht gleich, also nicht als Ware behandeln, also es stattgeben könnte, der die Individuen nicht als Ware behandelt. Also das war jetzt gerade so ein bisschen gesprochen. Ja, Ware trifft da glaube ich nicht, aber als Privateigentümer. Gibt es ja in der Tat linke Diskussionen, gibt ja auch linke Gruppierungen, linke Parteien, die sagen, wir brauchen so einen linken Staat. Weil die, was so die theoretische Reflexion betreffen, diese neutrale Instanz, die der Staat, ich habe ja selber gesagt, der ist tatsächlich neutral. Der ist neutral gegenüber dem Einzelnen, aber der ist parteiisch in der Sache des Kapitalismus. Kapitalismus, der Kapitalismus braucht den Staat, der Kapitalismus braucht die außerökonomische Zwangsgewalt, um überhaupt funktionieren zu können. Sonst haben wir nur einen Raub untereinander. Und in der Tat glaube ich, wie du das angesprochen hast, das ist so eine linke Fiktion. Es könnte einen guten Staat geben, was nicht heißen soll, dass nicht eine befreite Gesellschaft auch irgendeine Form von Institutionen braucht, wo sie Prozesse miteinander organisiert und verhandelt. Staat ist für Marx, und darauf beziehe ich mich jetzt, speziell eine gesellschaftliche Form, oder man muss sagen, bürgerlicher Staat ist eine spezifische Form kapitalistischer Vergesellschaftung. Ich wollte euch nur den Gang durch das ganze Kapital sparen. Weil in seiner Formanalyse ackert er sich durch drei Bänden, um irgendwann dann zu sagen, ja, das Ganze ist natürlich nur möglich, wenn wir auch den Staat haben. Aber die Sache der Staat als Rechtsstaat ist tatsächlich auch nur eine Bestimmung bürgerlicher Staatlichkeit. Die zweite ist das, was so unter diesem Begriff Staat als ideeller Gesamtkapitalist zum Teil so diskutiert wird. Der bürgerliche Staat ist nicht nur Rechtsstaat, der lediglich einen formalen Rahmen setzt und die Einhaltung dieses Rahmens durch sein Gewaltmonopol sichert. Also. Er gewährleistet auch die allgemeinen materiellen Bedingungen der Kapitalakkumulation, sofern diese Bedingungen von den Einzelkapitalisten nicht bereitgestellt werden. Ich werde jetzt sofort weitermachen, was sind so ein paar Beispiele. Dies reicht vom Schulsystem über Infrastruktur bis zur kriegerischen Durchsetzung nationaler Interessen. Ist klar, öffentliche Gelder, der Staat schießt die rein in Infrastrukturprojekte, Erziehung, Wissenschaften. Das ist ja eine ganz muntere Diskussion zurzeit. Zwischen Bund und Ländern geht es gerade rum, wer gibt Geld wofür. Aber der Staat macht das natürlich nicht ganz eigennützig. Als ideeller Gesamtkapitalist muss der Staat zuweilen auch Maßnahmen gegen die widerstreitenden Interessen einzelner Kapitalfraktionen durchsetzen, um eine generelle Kapitalakkumulation langfristig zu sichern. Was heißt das? Das heißt zum Beispiel, dass der Staat im Zweifelsfall auch gegen bestimmte Unternehmen, gegen bestimmte Branchen vorgeht, zum Beispiel Grenzwerte bei Emissionen festsetzt, weil er sagt, wenn wir jetzt hier nicht einen Riegel vorschieben, funktioniert der ganze Reproduktionsprozess. Dieses ganze Kaufen und Verkaufen, Investieren und Gewinn abschöpfen nicht mehr. Das gibt es zum Teil auch bei der Sozialgesetzgebung, wo so eine linke Diskussion ist, was ist erkämpft in Arbeitskämpfen, was ist gleichzeitig aber auch vom Staat durchgesetzt worden. Ich weiß nicht, ob hier in anderen Veranstaltungen darauf eingegangen wird. In Deutschland war das ja so, dass tatsächlich die preußische Sozialgesetzgebung, die wurde vom Kaiser im Prinzip durchgesetzt. Gilt so als Revolution von oben, der hat jetzt festgesetzt, Kinderarbeit wird verboten, Arbeitszeit wird begrenzt, natürlich spielen auch politische Kämpfe eine Rolle, aber diese Maßnahmen können durchaus sinnvoll sein, um tatsächlich den Reproduktionsprozess des Kapitalismus in Gang zu halten. Weil wenn Achtjährige da in die Erzminen reinkommen, die leben nicht lange. Das heißt, dem Staat, der Nationalökonomie, stehen auch langfristig nicht Arbeitskräfte zur Verfügung, die er zur Ausbeutung ja braucht. Durch seine strukturelle Abhängigkeit über Steuereinnahmen tut er dies zudem aus reinem Eigeninteresse, weil jeder Politiker lernt, dass nur wenn es der Wirtschaft gut ist, auch dem Staat gut gehen kann. Insofern ist der Staat dann auch wieder parteiisch für die Sache des Kapitals. Haben wir diese ganzen politischen Diskussionen, Deutschland muss wieder vorne sein bei den führenden Ländern, wir brauchen mehr Know-how und Entwicklung, weil wir nicht absteigen wollen, ich sage jetzt bewusst wir, weil wir nicht absteigen wollen in den Rang der Entwicklungs- und Schwellenländer. Deshalb haben wir auch dieses ganze Heckmeck, wo wenn es um PISA, um Studiengang, Reform geht, weil wir sagt, Deutschland, wir haben keine Ressourcen, bei uns hier, wir müssen in Köpfe investieren, damit Deutschland in der weltweiten Standortkonkurrenz tatsächlich Erfolg hat, Gelder hier reinfließen, die zurückfließen dann wieder in den Staat. So ist dieses Verhältnis zwischen Ökonomie und bürgerlichem Staat grundsätzlich zu denken. Das ist jetzt natürlich holzschnittartig. Das ist jetzt hier nicht ausreichend, aber ich glaube, das sind so zwei ganz grundsätzliche Momente. Einmal der Rechtsstaatlichkeit, einmal der Staat als ideeller Gesamtkapitalist, der im Zweifelsfall dann auch militärisch nationale Interessen durchsetzt. Ohne dass wir jetzt hier so eine große Diskussion um Irakkrieg, kein Blut für Öl und andrehen müssen. Nationale Interessen kann auch heißen, gegen Terrorismus, so wird das ja verkündet, ehemaliger Außenminister, Deutschlands Interessen werden am Hindukusch verteidigt. Auch hier wird ja mit nationalen Interessen argumentiert. So nach dieser formanalytischen Bestimmung, wie denn das ein bisschen so zusammenhängt und so einem Einstieg über die Funktionsweise nationaler Ideologien, will ich auf diese Gegenüberstellung von der Einleitung eingehen, wo es ja so ein bisschen die Diskussion gibt, uns wird so vorgeworfen, wir wollen nur so das Allgemeine betrachten, stimmt bis hier, bis auf die Beispiele. Und wichtig ist auch, so die nationalen Besonderheiten sich anzugucken. Ja, es ist richtig. Und ehrlich gesagt, wir haben ja auch hier mit den Leipziger Genossen diese Diskussion geführt. Ehrlich gesagt finde ich, das ist ein unglaublicher Pappkamerad, wenn man uns so sagt, ja, ihr interessiert euch überhaupt nichts fürs Besondere, auch für besondere Spezifik. Da kann man zum Teil sagen, ey Leute, guckt doch mal, was wir machen. Und genau hier setzt auch ein, was wir so in nationale Identitätsarbeit gemacht haben. Ja, was ist denn Job des Nationalstaates? Denn die Aufgabe des Nationalstaates ist es eigentlich, Nationalismus zu verbreiten. Also Zustimmung der Staatsbürger zum Staat zu erzielen, zur Staatsführung, wie der Staat im Prinzip die Gesellschaft managt. Und das macht er auf unterschiedlichen Art und Weise. Wir nennen das so Identitätsarbeit, also Gemeinschaft stiften, Sinn stiften, Zustimmung generieren. Das ist natürlich auch Teil staatlicher Kampagnen, staatlichen Arbeit ist aber auch nicht nur der Staat, es ist auch die Kulturindustrie, es sind auch Medien, die aus ganz eigenen Interessen daran mitarbeiten. Und das haben wir auch als Ausgangs- und als Ansatzpunkt für unsere Kampagne genutzt, dass tatsächlich diese Feierlichkeiten zu 60 Jahre BRD und 20 Jahre Mauerfall wir genutzt haben, um zu schauen, wie funktioniert diese Ideologieproduktion, was sind das für Inhalte, die genutzt werden, um diese Akzeptanz, die Identifikation tatsächlich zu generieren. Und gerade jetzt mit Blick auf 20 Jahre Mauerfall war für uns eine ganz zentrale Komponente, dass das Scheitern des Realsozialismus und die friedliche Revolution von 1980 als historische Sinnstiftung dienen oder in Anschlag genommen werden für die aktuellen Zwangslagen bürgerlicher Herrschaft. Wenn man sich mal die offiziellen, und damit haben wir uns tatsächlich auseinandergesetzt, also wenn die Leipziger sagen, wir hätten uns damit nicht auseinandergesetzt, dann stimmt das einfach nicht. Nur die sagen, es sind ganz andere Themen relevant. Die sagen, der Nationalismus hat heute ganz andere Inhalte. Da werde ich gleich noch differenzierter darauf vorweggehen. Was hier Spiegel als Spiegelstriche oder Schlagworte an die Wand geworfen ist, Freiheit und Einheit, Kulturnation, soziale Marktwirtschaft. Also wer mal die politischen Reden zu diesen Jubiläen analysiert hat, der wird feststellen, dass das genau die Debatten, die gesellschaftlichen Diskurse sind, über die so eine Identifikation mit dem Staat und auch eine Zustimmung zu künftigen Aufgaben her erzeugt werden soll. Das heißt, so irgendwie die Merkel sagt dann, ja, wir Deutschen, mit der friedlichen Revolution, wir haben schon so viel geleistet und das war so toll mit diesem Freiheitsdrang, ich überzeichne das jetzt ganz bewusst, aber wir Deutschen, wir haben schon so viel geleistet, da werden wir auch gemeinsam diese Krise meistern. Und dann sagt er da, die Ostdeutschen sind da besonders kreativ. So funktioniert zum Teil Politik. Das ist so ganz platte Propaganda, werden die Leute so ein bisschen angeschleimt, haben wir super gemacht, machen wir auch in Zukunft toll, wenn man das jetzt mal so ein bisschen überzeichnet. Aber tatsächlich darum drehen sich diese Debatten. Auch der Begriff der Kulturnation. Ach, komme ich später mal zu. Was ist denn hier los? Okay. Das haben wir in unserem Aufruf so ein bisschen mit dem Begriff, ist auch sehr einfach, des ideologischen Kittes genutzt. Dass tatsächlich diese Identitätsarbeit, diese nationalen Kampagnen, die ja auch von Staat, Wirtschaft, Kulturindustrie angestoßen werden, tatsächlich auch die Leute mitnehmen, wo man hin will. Der Kampf um Verwertungsbedingungen mitten in der Krise bildet die nationale, im Kampf um Verwertungsbedingungen mitten in der Krise bildet die nationale Einheitsshow den ideologischen Kitt einer Gesellschaft im globalen Streit der Standorte. Was auch immer hier passiert ist, da war schon jemand leicht besoffen mitten in der Nacht. Hier bestätigen Staat und Volk ihren Bund für kommende Konkurrenzschlachten. Hier werden soziale Spaltungen symbolisch überbrückt, während sie sich real weiter vertiefen. Ich hoffe, jetzt kommen so ein bisschen auch die bunten Bilder nach dem vielen Text. Also wenn die Leipziger man sagen, man muss sich mit der Spezifik auseinanderzusetzen, um auch effektiv gegenzusteuern, dann unterschreibe ich das. Gleichzeitig kann man natürlich nur eine Spezifik auch bewerten, wenn man sozusagen die Grundlagen, die allgemeinen Funktionsbestimmungen analysiert hat, auf denen dann auch so Spezifiken sich zum Teil verändern und transformieren oder eben produktiv in Dienst genommen werden. Hier ist jetzt einfach mal so ein Beispiel, also ist diese Sonderseite Freiheit und Einheit, also tatsächlich die Kampagnenseite der Bundesregierung. Wir hielten uns für besonders gewitzt, das Ganze umzudrehen und eine Seite Einheit und Freiheit zu machen, wo dann auch Journalisten hin sind, weil sie sich vertippt haben. Irgendwie war ganz amüsant. Wir befürchten, es hat allerdings auch in die andere Richtung funktioniert. Also die Linksradikalen, die zu uns wollten, sind dann bei der Bundesregierung gelandet. Weiß ich nicht, welche Seite da jetzt populärer war. Das Ganze gab es in Berlin auch nochmal mit dem Mauerfall. Und tatsächlich schon seit dem Ende des vorigen Jahres haben wir ja diese Debatten wieder, jetzt explizit zum Stichwort Kulturnation, wo tatsächlich hier Schwarz-Rot-Gold... Hermann, die wahre Schlacht vor 2000 Jahren gegen die Römer, also man ist sich ja für nichts zu blöd, um tatsächlich nationale Einheit und Sinnstiftung zu produzieren. 60 Jahre Deutsche hier, der Käfer, all das wird in diesen Debatten verarbeitet. Unsere Analyse war, dass tatsächlich das die derzeitige Spezifik des politischen Mainstream ist. Um diese Schlagworte, also Kulturnation, Freiheit und Einheit und soziale Marktwirtschaft, gerade jetzt in der Krise sozusagen als deutsches Erfolgsrezept mit der sozialen Marktwirtschaft global, wäre so eine Krise nie passiert. Und so Maßhalten bei Bankern, also diese ganzen Debatten, die jetzt erfahren so eine ideologische Neuauflage, speziell jetzt in diesem doppelten Jubiläumsjahr. Wenn die Leipziger sagen, wir hätten uns damit nicht beschäftigt, muss man sagen, tut uns leid, dann guckt uns doch mal an, womit wir uns beschäftigt haben. In Berlin haben wir zum Beispiel speziell zum Nationalismus in der Kulturproduktion. Neue deutsche Härte, deutscher Realismus, also von der Popkultur bis zur Malerei gibt es jetzt sowas, ja. Sie beschäftigt unsere Besten, hätte ja fast noch Karl Marx gewonnen, dann ist es ein Segen Adenauer geworden, haben sie nochmal Glück gehabt. Also all diese Kampagnen, die viel, viel wirkungskräftiger sind, das ist jetzt so meine Aussage, kommen da später noch drauf, als was jetzt vielleicht so ein NPD-Kader mit seinem Tapeziertisch an Flyern verteilt. Aber man muss es natürlich differenziert betrachten. Uns ging es zu analysieren, was geschieht im politischen Mainstream, auf Regierungsebene, auf Ebene der Apparate und Interessensverbände. Gleichzeitig wird hier aber auch deutlich, und auch das war unsere Kritik an den Leipzigern, der deutsche Nationalismus ändert ein Stück weit seine Begründungsmuster. Ein Beispiel dafür, ich meine, darüber ist jetzt so oft schon diskutiert worden, dass ich es fast so ein bisschen langweilig finde, ist aber zum Beispiel auch diese Du bist Deutschland-Kampagne, der sich ja vom völkischen Nationalismus dadurch eindeutig unterschied, dass er gerade versucht hat, Deutsche mit Migrationshintergrund, wie das da so schön heißt, Afrodeutsche, Rapper, mit einzuspannen und zu sagen, du bist Deutschland, und es kommt drauf an, was du draus machst. Also auch, da war durchaus auch so ein neoliberaler Twist drin. Also den Einzelnen in die Verantwortung zu nehmen, für Deutschland was zu tun, frei nach John F. Kennedy irgendwie nochmal so ausgegraben. Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, frage, was du für dein Land tun kannst. Das haben sie jetzt mal so jetzt in Deutsch und modern gemacht. War natürlich umstritten. Aber da ist schon deutlich geworden, das ist jetzt nicht mehr so ein Blut- und Boden-Nationalismus aus dem Dritten Reich. Die Identifikation der Staatsbürger mit dem Staat steht auch hier im Vordergrund. Die Art und Weise, wie diese Identität sich aber, diese scheinbare Identität sich begründet, ist aber eine vollkommene andere. Und das heißt, auch wenn hier die deutsche Nationalmannschaft spielt, unter Kevin Kourani und Gerard Asamoah auf dem Platz steht, das ist ja nicht mal das alte völkische Kollektiv, das ist ja hier nicht Team Aria, sondern das ist ein neuer deutscher Nationalismus, der natürlich zwischen den nützlichen und unnützlichen Ausländern unterscheidet, der da knallhart und immer noch tödlich ist in seiner mittlerweile ja europäischen Asylpolitik, der aber für sich selber erstmal einen Anspruch nimmt, nee, mit Neonazis haben wir nichts zu tun. Wir sind modern, wir sind weltoffen, hier bei uns kann jeder investieren, Deutschland wird in der Welt gemocht, wir sind überall willkommen. Und wir glauben tatsächlich, also wir jetzt als Top oder als uns Ganze, glauben, dass tatsächlich dieser neue Nationalismus, dieser weltoffene, sich europäisch gebende Nationalismus, dass er viel, viel gefährlicher ist als der Blut- und Bodennationalismus der NPD, nicht gefährlicher, weil er so aggressiv ist gegen gesellschaftliche Minderheiten oder Randgruppen, sondern er ist so gefährlich, weil er unglaublich wirkungsmächtig ist. Weil jeder linke Alternativstudi dann, wenn es ums Fußball geht, dann doch mit Schwarz-Rot-Gold rumjubelt und sich hier die Fahne auf die Wangen macht und sagt, ist doch nichts dabei. Und ist viel und sagt, heute hat man auch einen ganz anderen Umgang mit der deutschen Geschichte gefunden. Also hier die Deutschen. Und auch das würden wir sagen, da stimmt die Analyse der Leipziger in dem Punkt nicht, was die Thematik NS betrifft, wo in ihrem Aufruf zum Teil ja so drin steht, entweder unglücklich formuliert oder sie sehen es tatsächlich so, gibt da unterschiedliche Aussagen zu dem Thema, ja, in Deutschland wollte so ein Schlussstrich gezogen werden, die Deutschen wollen davon nichts mehr wissen. Da sagen wir, das erfasst das Phänomen nicht. Das erfasst nicht, wie in Deutschland auch Geschichtspolitik betrieben wird. Wenn man sich das anschaut, im Zusammenhang dieser Jubiläen, da wurde was ganz anderes gemacht. Dann wurde gesagt, Deutschland, gerade aufgrund seiner Erfahrung zweier Diktaturen, also NS, DDR, alles schwarz-rot-goldene Schleife rum, gerade weil wir das miterlebt haben und wissen, wie schlimm das ist, das gibt uns, gibt der Regierung, gibt dem deutschen Staat, aber im Prinzip auch das Gütesiegel, weltpolitisch mehr einzufordern, mehr Mitsprache zu haben. Wir würden sagen, gerade das kennzeichnet aktuelle Geschichtspolitik heute. Im Prinzip Integration durch Anerkennung. Gibt eine Kommission dazu und man muss sagen, heute sind die Deutschen, oder die Deutschen, die waren schon immer Experten, gerade was den Holocaust betrifft. Einmal in der Durchführung und einmal in der Aufarbeitung. Keine Epoche ist in Deutschland so gut erforscht wie das Dritte Reich. Also allein wenn man sich so die Monografien anguckt, dass man da immer noch differenzieren muss im Alltagsbewusstsein. Dass natürlich auch die normalen Leute sagen, oh, kann er nicht mal Schluss sein und. Das stimmt, aber wenn man anschaut, was sind die aktuellen Kampagnen, wie wird mit der Thematik umgegangen, da muss man sehen, das wird anerkannt. Da wird ein Buch gemacht, eine Ausstellung, da gibt es eine Gedenkstätte Und dann kann man sagen, ja, wir Deutschen haben aus der Vergangenheit gelernt. Und deshalb schicken wir jetzt auch in internationalen Konflikte unsere Soldaten und die sind überall gut gesehen. Oder wir wollen einen Sondersitz wir wollen einen Sitz im UN-Sicherheitsrat. So ist das ja verknüpft. Ich muss mal gucken, was danach kommt. Ah, gut, ja. Siehst du das eher, beziehungsweise eher als so einen Wandel dann von so einem völkischen eher zu so einem kulturalistischen Bild und würde dir sagen, dass das so ein allgemeiner Trend da praktisch in den Nationalismen ist, weil ich zum Beispiel im Beispiel Frankreich kursiert ja auch irgendwie zurzeit die Frage halt, was französisch ist. Weil ich wusste, dass du die Frage stellst, habe ich diese meine letzte Folie vorbereitet, bevor wir hier in die Diskussion gehen. Und was auch viel zum Teil so mit den Missverständnissen oder unterschiedlichen Sichtweisen auch mit den Leipzigern zu tun hat. Ich will nicht in dem Sinne missverstanden werden, dass ich hier jetzt sage, es gäbe in Deutschland keinen Rassismus mehr oder es gäbe in Deutschland keinen Antisemitismus mehr oder Gewalt gegen Obdachlose, sozial Schwache, gegen Homosexuelle. Natürlich gibt es das alles noch. Und dann natürlich muss das auch bekämpft werden. In dem Zusammenhang hat Antifa natürlich auch eine Rolle. Gleichzeitig, worum es uns ging, deutlich zu machen, dass das, was Nationalismus ist, äußerst wandlungsfähig ist und der Nationalismus oder das Nationale ein erkämpftes Terrain ist. Ich habe versucht, das ganz so halbwegs verstehen, dass sich diese Begründungsmuster in der Zeit verändern, überlagern. Wenn ich hier traditioneller Konservatismus gesprochen habe, das ist jetzt so alte West-CDU. Das war was ganz anderes, als was jetzt CDU warst du da früher? Achso. Die CDU aus den 80er Jahren, auch die CDU zur deutschen Einheit unter Helmut Kohl. Das war eine ganz andere CDU, was den Nationalismus, die Begründungsmuster des Nationalismus betrifft, als die CDU jetzt unter Merkel. Das heißt, das verändert sich. Dann gibt es also dieser grüne Kreis, das ist jetzt idealtypisch natürlich. Das, was so als Verfassungspatriotismus oder Republikanismus diskutiert wird, da sagen oft so die Leipziger oder so die antideutschen Extremzirkel, die nehmen da als Beispiel immer gerne Frankreich oder die USA. Dass die sagen, da ist der Frankreich, die Nation begründet sich da primär als politische Gemeinschaft und nicht als Abstimmungsgemeinschaft. Idealtypisch stimmt das. Gleichzeitig kann man sehen, von dir kam der Hinweis hin, auch in Frankreich ist das umkämpft. Deshalb ist über Jahrzehnte die Front National mit Le Pen immer wieder stark. Deshalb gibt es auch immer Konflikte zwischen Franzosen, die ihre Familiengeschichte zum Teil in den französischen Kolonien haben, also französische Einwanderer. Diese Frage, wer ist denn jetzt echter Franzose, die steht auch in Frankreich auf der Tagesordnung. Und vom Trend schreiben wir hier in der Broschüre, gibt es natürlich noch nationale Unterschiede. Gleichzeitig kann man aber beobachten, dass mit der Europäischen Union sich die Nationalismen in Europa auch angleichen. Wenn wir mal nach Großbritannien schauen, anders als die Franzosen haben die ja nicht ihren, doch die haben auch mal einen König geköpft, aber es sind trotzdem immer noch konstitutionelle Monarchie. Auch dort gibt es im Zusammenhang mit der Krise ein Erstarken rechtsradikaler Bewegung. Damit will ich nicht sagen, halb so schlimm in Deutschland, alles normal, die anderen sind auch so schlimm. Aber ich will die Phänomene versuchen zu kennzeichnen. Und es gibt natürlich auch in Deutschland sowas wie den völkischen Nationalismus. Zum Beispiel die NPD würde jetzt dafür stehen oder Freie Kameradschaften. Das ist zum Teil überlagern die sich auch alle, so im Alltagsbewusstsein der Deutschen spielt das natürlich eine Rolle. Was diese wilde Grafik besagen will, das Ganze geht ja vonstatten in einem gesellschaftlichen Raum, der sich wandelt. Also auch die Anforderungen an Politik und hier sage ich mal hier in der Mitte, in der Konsensfläche, da wird da um den Mainstream gekämpft. Dort wird um den legitimen Nationalismus gestritten. Und je nach gesellschaftlicher Mengelage, also diese Fieberkurve, je nach Konjunkturen, kann auch durchaus mal eine andere Form von Nationalismus wirkungskräftig werden und zum gesellschaftlichen Mainstream kommen. Also Beispiel 20er Jahre, der Aufstieg des Nationalsozialismus in Deutschland, wenn man sich die Weimarer Republik anschaut, das war eine hochliberale Gesellschaft, eine extrem freie Gesellschaft. Und es war jetzt ja nicht so, dass der völkische Nationalismus irgendwie so ein Relikt aus der Vergangenheit kam. Nein, der entstand als moderne Gegenbewegung. Gleichzeitig, also diese Konzepte und dann nochmal, Ideologien sind gesellschaftliche Deutungsmuster. Bei der Religion hat man ganz klar gesehen, die können mit der Realität herzlich wenig zu tun haben. Dadurch, was die sagen, ob jetzt Gott ein Rauschebart ist und wer das Wasser geteilt hat. Also da kann es in den rein fiktionalen Bereich abgleiten. Ähnlich wie mit den NS-Rassegesetzen, die der NS dann wahrgemacht hat, indem er sie exekutiert hat. Das Ganze unterliegt aber natürlich den Anforderungen des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses oder den Systemimperativen. Also diese Konglomeration an Meinungen und Deutungen, die muss auch ein Stück weit den Anforderungen der Wirklichkeit entsprechen. Und in diesem Prozess erhält sie auch ihre Form. Nur bei der Politik ist es ja so, was mir den Erfolg in der Zukunft bescheinigt, das weiß ich heute ja noch nicht. Das heißt politische Konzepte, ökologische Modernisierung in Deutschland oder doch mehr Atomenergie. Ob das Deutschland nach vorne bracht, das entscheidet man erst in der Zukunft. Ob in den 70er Jahren die Forderungen der Gewerkschaften zu hoch waren mit ihren Forderungen, das hat man dann erst in den 80er und 90er Jahren gesehen, als dann es auf einmal diese Diskussion gab, Lohnnebenkosten in Deutschland sind zu hoch, müssen gesenkt werden. Dann gab es die Agenda 2010. Das heißt, hier finden Anpassungsprozesse statt, die auch die Ausformung dieser Ideologien, die, man kann sich ja viel vorstellen, relativ offen sind. Insofern, glaube ich, wäre es auch falsch, aus der Ökonomie das 1:1 abzuleiten, das kann man überhaupt nicht ableiten, sondern es ist gesellschaftlich vermittelt, finden Anpassungsleistungen statt. Hier könnte man dazusetzen als weitere Blase europäischer Nationalismus. Global betrachtet ist sowas wie Panarabismus. In islamischen Ländern spielt das eine Rolle. Also wo die Funktion, die der Nationalismus ausübt, auch von größeren Einheiten oder anderen Ideologien übernommen oder übertragen werden können. Genau, insofern auch mit Blick auf die Leipziger, das, was die sagen, hier alles so schlimm, würde ich sagen, natürlich gibt es das. Doch die Art und Weise, wie das zum Teil in dem Aufruf der Leipziger verallgemeinert wurde, die postfaschistische Gesellschaft, wo nur noch das völkische Kollektiv regiert, alles Antisemiten, das hat zumindest mit dem politischen Mainstream oder ist mit dem politischen Mainstream nicht deckungsgleich. Das sind diese Randentwicklungen, die es natürlich gibt, die es in bestimmten Bereichen der Gesellschaft, in bestimmten sozialen Milieus und in bestimmten Landstrichen noch gibt, die deshalb auch bekämpft werden müssen. Aber da geht unsere Analyse einfach auseinander, wo wir den Eindruck haben, all das, was diesen modernen Nationalismus betrifft, der ist von diesem Leipziger Bündnis überhaupt nicht zur Kenntnis genommen worden. Als hätte es Rot-Grün und Antifa-Sommer und diese ganzen öffentlichen Programme gegen Rechtsextremismus, als hätte es das gar nicht gegeben. Sondern da denke ich, das muss man anerkennen, um dann auch strategisch, politisch dagegen vorzugehen. Und tatsächlich sich auch nicht nur mit dem einfachsten Gegner, weil fast allen klar ist, das ist total dämlich, was die erzählen, auseinandersetzen, sondern gerade sich auch mit Gegnern auseinandersetzen, die wesentlich smarter und kluger argumentieren und die ja bis hin in studentische Milieus irgendwie die jungen Leute, da ist es ja total Quatsch zu sagen, das sind ja alles Neonazis, da wird man dem Problem gar nicht her. So, das war es von mir jetzt auch als letzte Folie. Würde mich freuen, wenn hier die Diskussion losgehen kann. Ich hoffe, ich habe euch nicht total zugetextet. Erstmal noch eine Frage zu der Bewegung des Pfeils. Seht ihr das? Zum Beispiel gerade im Bezug auf deutsche Krisenlösung sagt ja dann zum Beispiel der Pfeil eher mal im bürgerlichen Nationalismus ab, weil halt tradierte Denkmuster etc. Vorhanden sind. Das würde ja irgendwie schon ein bisschen diesem Schema ein bisschen, also dieses Schema irgendwie sprengen. Ach so, ja, so komplex, ich weiß, worauf du hinaus willst, wenn man jetzt sagen würde, das hier ist die Krisen- oder Konjunkturkurve. Ich habe das so ganz allgemein einfach mal angenommen, um das so ein bisschen zu versinnbildlichen. Dann, jetzt nur mal, um das mal so durchzuspielen. Klar, kurz zu sagen, hier jetzt 20er Jahre, Weltwirtschaftskrise, dann müsste man die braune Blase hier rüberschieben. Und also so ein bisschen habe ich ja versucht, Komplexität reinzubringen. Ich habe tatsächlich auch diese braune Blase über diesen Rand gehen lassen. Was ich dadurch nur andeuten wollte, ist das natürlich, man muss es differenziert betrachten, der NS war für das deutsche Kapital kein schlechtes Geschäft. Die deutsche Industrie hat wunderbar mit den nationalistischen Machthabern zusammengearbeitet und unglaublich viel Geld dran verdient. Für die gesellschaftliche Gesamtreproduktion, und darum geht es hier ja auch, weil der NS als Krisenlösung allerdings auch dysfunktional ist. Es gibt ja auch diese Diskussion um die Bewertung des Nationalsozialismus. Es wäre fatal, wenn man in all dem Wahn und Irrsinn, den die Nationalsozialisten mit ihrer Rassentheorie angerichtet haben, wenn man dort ein ökonomisches Kalkül hintervermuten würde. Deshalb, also die haben auch viel gemacht, vielleicht müsste man es noch viel, viel weiter runterziehen, was ökonomisch betrachtet irrational war. Dass sie die Züge eingesetzt haben, um Juden zu vergasen, statt Kriegsmaterial an die Front zu bringen, das sind ja nur so einige Beispiele, wo deutlich wird, ökonomische Rationalität und NS-Politik waren alles andere als deckungsgleich. In letzter Zeit ist diese Diskussion nochmal um dieses Buch von Götz Ali nochmal neu entbrannt. Ich halte von dem Buch relativ wenig. Das ist mir viel zu funktionalistisch, viel zu eindimensional, der tatsächlich sagt, zum Teil stimmt die Analyse, dass er gesagt hat, es gab im Prinzip die Krisenprogramme, die die Nazis aufgelegt haben in den 30er Jahren, die basierten auf einer ganz, ganz extremen Staatsverschuldung, die zum großen Teil in Rüstungsapparat dann reingeflossen wurde, unter der Maßgabe dann mit diesem Rüstungsapparat einen Eroberungskrieg zu starten und eine Judenvernichtung, eine Judenverwertung, durch die im Prinzip dieses Deficit Spending, also die negative Staatsverschuldung, dann wieder ausgeglichen werden sollte. Gleichzeitig hat der NS aber auch in Teil kapitalistischer Bewegungsgesetze außer Kraft gesetzt. Also wenn zum Beispiel Löhne festgesetzt wurden, zum Teil Preise festgesetzt wurden. Also das war mit Sicherheit eine Form bürgerlicher Herrschaft, aber diese Kommando- und Kriegswirtschaft ist tatsächlich auch eine extreme Form kapitalistischer Akkumulation. Und uns war es jetzt gerade mit Blick auf die Perspektive tatsächlich die Katastrophe im Normalvollzug, nicht in den Extremen, herauszuarbeiten, der sich hierin vollzieht. Weil worin sich alle diese drei Nationalismen einig sind, ist ja im Prinzip hier, dass die staatliche Ordnung, der gesellschaftliche Reproduktionsprozess, darin sind sich die Nationalisten einig. Und wenn man jetzt auch guckt, perspektivisch, wir diskutieren das bei uns zum Beispiel, was ist jetzt hier im nächsten Jahr in Dresden, wie verhält sich denn bürgerlicher Nationalismus und der Nationalismus der Nazis? Und warum irgendwie gibt es da Initiativen, aber warum können die Bürger auch so schlecht die Nazis kritisieren, weil sie ja beide Nationalisten sind. Die begründen nur ihren Nationalismus anders. Und das, glauben wir, sind durchaus auch interessante Diskussionsfelder, mit denen sich die Linke beschäftigen sollen, und sehen das zurzeit so ein bisschen, andererseits glaube ich, ist es sinnvoll mit Blick auf diesen Nazi-Aufmarsch, weiß nicht, ob ihr das diskutiert habt, könnt ihr auch mal gleich was zu sagen, finde ich es ganz sinnvoll, oder ist es, glaube ich, wichtig, wenn man das Teil verhindern will, dass man da viele Leute auf die Straßen kriegt. Gleichzeitig glauben wir aber, dass wir als Linksradikale auch Ross und Reiter benennen müssen, dass wir Problemkonstellationen aufreißen müssen und nicht so nach dem Motto, so jetzt mal alle gegen Nazis, im Prinzip unsere eigene Agenda über Bord werfen, um irgendwie jetzt so eine Eventpolitik zu betreiben. War deine Frage dadurch so ein bisschen beantwortet? Hätte ich es komplizierter gemacht, hast du recht. Ja. Also auch die Ausschläge nach oben, sowas gibt es ja auch. Das meinte ich so, wo es so diskutiert war, ja, die Gewerkschaften, die haben zu viel gefordert, irgendwie die BRD hat sich selber durch zu viel Lohnnebenkosten, zu hohes Lohnniveau ins Abseits manövriert. Also alles das, was wir jetzt ja auch bewegen. Deutschland muss sich eine Investition wieder lohnen, muss ein attraktiver Standort sein, Löhne niedrig, 1-Euro-Jobs ausbauen, haben sie jetzt zurückgenommen. Aber so alles das, was mit Agenda 2010 zusammenhängt, das war ja auch viel im Prinzip so eine Gegenentwicklung gegen die Ausschläge nach oben, wo es auch politische Projekte gab, die meinten, man kann den Kapitalismus immer sozialer und immer gerechter machen. Da gab es eine Gegenbewegung dadurch, weil eben dieser Horizont, der gibt enge Grenzen vor, aber es gibt natürlich auch so einen Gestaltungsspielraum. Man kann eben nicht aus der Ökonomie 1:1 irgendwelche Politiken ableiten, sondern das entwickelt sich im Zeitprozess, und was für das Kapital gut ist, zeigt sich in der Regel erst in der Zukunft. Insofern sind sich die politischen Parteien alle irgendwie extrem ähnlich, aber irgendwie haben doch alle ein anderes Programm, wie man jetzt Deutschland besser managt. Ja? Du hast ja am Anfang, oder du bist ja davon ausgegangen, dass Sozialismus schon eine schlechte Sache ist. Bisschen. Hast du am Anfang eher Argumente gebracht, wieso es relativ plausibel ist, Nationalist zu sein, ja. Was ja auch eher positive Argumente sind. Also mir ist jetzt noch nicht ganz klar, wieso Nationalismus an sich eine schlechte Sache sein soll, weil mir ist natürlich ein Verfassungspatriotismus, wo ich nicht mein Leben durchgehen muss, lieber als im Folge von Nationalismus. Oder Also ich meine, die Unterschiede oder beziehungsweise die Schädlichkeit des Nationalismus, woran die sich erweist, wäre ja da nochmal rauszustellen. Und die ist ja beim völkischen Nationalismus ganz klar. Oder Nationalismus kann ja nicht allgemein irgendwie schädlich wirken, sondern er wird ja besonders schädlich in dem Moment, wenn er Massenvernichtung macht. Oder in dem Moment, ja, wo wird er auf einer allgemeinen Ebene sozusagen schädlich? Das wäre meine Frage. Ich hoffe, ihr kriegt jetzt hier keinen epileptischen Anfall. Also ich habe am Anfang ganz kurz sehr allgemein darauf hingewiesen, über Einschluss und Ausschluss, der durch den Nationalismus organisiert wird. Das wäre schon mal meine erste, ganz grundsätzlich fundamentale Kritik am Nationalismus. Der ist immer exklusiv, der ist immer ausschließend, der unterscheidet immer zwischen wir und die anderen, die nicht dazugehören. Gleichzeitig kittet oder überbrückt der Nationalismus symbolisch die reellen sozialen Spaltungen und Unterschiede zwischen Arm und Reich, zwischen Ausbeuter und Ausgebeuteten, um mal jetzt so ganz traditionell zu sprechen, und tatsächlich das, was Marx mit dem illusorischen Glück und dem wirklichen Glück formuliert hat. Und Glück ist jetzt so eine schwierige Begrifflichkeit. Der Nationalismus hat ja zur Folge, dass die Subjekte gegen ihre eigenen objektiven Interesse, also ihre eigene Bedürftigkeit und Wünsche agieren, weil sie meinen, sie müssten sich für was anderes aufopfern. Ich habe gesagt, das ist leider sogar richtig, solange man meint, den Kapitalismus als Ganzen kann man nicht überwinden. Und gerade dessen, glaube ich, das ist ja das ganz Entscheidende, weil ich ja darauf hingewiesen habe, dass die kapitalistische Produktionsweise mit ihrer Konkurrenz, mit ihrer getrennten, privat arbeitsteiligen Produktion mikroökonomisch rational ist, aber makroökonomisch, wenn man das sehen will, gesellschaftlich höchst irrational ist, ständig die Subjekte gegeneinander aufhetzt und im nationalen Verbund gegen den Rest der Welt. Und das halte ich nicht für sonderlich vernünftig. Also da glaube ich tatsächlich, dann müssen wir über die Frage stellen, diskutieren, wie kann man es denn besser machen. Und ich glaube tatsächlich, das ist eine Alternative zur Anarchie des Marktes, zu dieser privaten, arbeitsteiligen Produktion geben muss, dass über gesellschaftliche Kooperation tatsächlich nicht die Maximierung von Profit, die Wertverwertung aus Geld, mehr Geld im Vordergrund stehen muss, sondern die Bedürfnisbefriedigung der Menschen. Und dafür wäre es einer gesellschaftlich organisierten oder geplanten Produktion notwendig. Und Marx nennt das so die freie Assoziation oder der Verein der Freien. Das setzt natürlich voraus, dass auch das Privateigentum in Frage gestellt werden muss, sondern tatsächlich, dass man guckt, wäre denn für die Menschen das Beste? Ich gehe jetzt nicht so weit, das machen ja viele Linke, die sagen, ja, die Krise hat ja gezeigt, dass das alles nirgendwo hinführt. Natürlich ist da was dran, dass ökonomische Irrationalität zutage tritt. Allerdings sind Krisen im Kapitalismus auch immer so Jungbrunnen, um dann nochmal auszuholen. Genau. Und um dann den Bogen nochmal zu spannen, gerade in diesem systemischen Herrschaftsverhältnis von Staat, Kapital und Weltmarkt ist ja der Nationalismus zu Hause. Und in Summe halte ich das tatsächlich nicht für sonderlich vernünftig und dieses wirkliche Glück von dem Marx spricht, ohne jetzt hier esoterisch zu werden, das sollte uns doch Anlass geben, über gesellschaftliche Alternativen nachzudenken. Ja. Kurze Nachfrage. Es kann ja trotzdem sein, dass ich das, dass ich Nation nüchtern zur Kenntnis nehme. Und gewissermaßen machen das ja auch Geschäftsleute, also Bourgeois, der macht das ja. Er nimmt das ja nüchtern zur Kenntnis und er ist sich dessen bewusst, was er davon hat und was er auch nicht davon hat. Und trotz allem gibt es ja dann sozusagen nochmal einen Umschlag zwischen Nationalismus, der das einfach registriert und weiß, dass es für ihn objektiv im Moment keine andere Möglichkeit gibt. Mhm. Und dann nochmal so ein, wo der Nationalismus sozusagen zum eigentlichen Ziel wird. Mhm. Ja, also wo ist denn dann die, weil du jetzt mit Vernunft argumentierst, ist ja dann gibt es ja auch eine Zielrichtung der Aufklärung oder so. Wo zieht die denn dann hin? Ja, die muss es in der Tat geben, aber das Ganze ist natürlich unglaublich komplex. Also ich finde, du hast das recht drastischer dargestellt. Da reichen wir einen Bereich tatsächlich auch so der psychosozialen Dimension des Nationalismus hinein, wo es ja zum Beispiel vom Frankfurter Institut für Sozialforschung, um den NS zu verstehen, in den 40er Jahren diese Studien zum autoritären Charakter gab, wo die analysiert haben, dass tatsächlich das Feld des Nationalisten extrem breit ist, vom autoritären Spinner, das ist so der schlimmste Typ, also der im Judenmord dann noch Lustfantasien erfüllt, bis zu denjenigen, die so ein rein instrumentelles oder funktionelles Verhältnis dazu haben. Und beim Kapital ist es ja tatsächlich so. Das ist ja, gerade was die großen Konzerne betrifft, heute wesentlich internationalistischer als die Arbeiterbewegung. Die sind vaterlandslos im schlechtesten Sinne oder im besten Sinne. Für die spielt das ja eine Rolle. Und gerade umgekehrt für den Nationalisten wird ja die Zugehörigkeit zur Nation genutzt, um Anforderungen, sozusagen eine Forderungsberechtigung da abzuleiten. Nach dem Motto, hier die Ausländer, die kommen hier hin, kriegen alles in den Arsch geschoben, aber wir hier als Deutsche, wir müssten doch jetzt mal. Also erstmal, da stimme ich dir zu, es gibt eine Feinabstimmung, was den Nationalismus betrifft, wo psychosoziale Faktoren, wo sowas wie Charakterstruktur, einen reflexiven Charakter oder einen autoritären Charakter eine Rolle spielen. Sowas bildet sich aus in Prozessen auch von Sozialisation, also da musste man tatsächlich eine Mikroanalyse machen, wo ja die kritische Theorie tatsächlich sowas wie frühkindliche Erfahrung, Nestwärme, Geborgenheit ja als ganz wichtige Faktoren herausstellt, um einen nicht autoritären Charakter auszubilden in der bürgerlichen Gesellschaft, um eigene Normen und gesellschaftliche Normen zu reflektieren und da sozusagen auch sowas wie Ich-Autonomie überhaupt möglich zu machen. Aber das ist ein Sonderthema, es gibt, muss differenzierter analysiert werden. Es gibt den Huran-Nationalisten und es gibt so den aufgeklärten Studi, der eher ja auch, ja, ganz populär ist so ein selbstironischer Nationalismus. Der ist extrem aufgeklärt, der spielt und kokettiert so damit. Und gleichzeitig ist es ja auch kein Geheimnis, seid ehrlich, euch geht es genauso, spätestens wenn es ums Fußball geht, da wird der Nationalismus körperlich, da kann man es spüren, für wen das Herz schlägt. Oder so stupide Sportarten wie Langlauf, wer wird sich sowas denn im Fernsehen angucken, wenn da nicht ein deutsches Team dabei wäre? Einen braucht man doch, für den man mitfiebern kann. Also es sind tatsächlich individualpsychologisch so Faktoren, die auch das Ausmaß der Identifikation mit der Nation Faktoren, die das nochmal differenzieren und auch die Art und Weise, wie die Subjekte sowas selber in Frage stellen können. Insofern, uns bleibt ja nur die Appell an die Vernunft, aber mit Marx gesprochen, es muss ein Stück weit eine ganzheitliche Bewegung sein. Also die Illusion schafft sich erst ab mit den Verhältnissen, unter denen die Illusion erzeugt wird. Im Marxismus-Leninismus wurde sowas immer überbetont, dass Geschlechterverhältnisse, alle Probleme, die es so gibt, wird gesagt, ja, wenn wir erstmal hier mehr Maschinen bauen und die Eisenbahn überall durchläuft und die großen Staudämme gebaut sind, dann gibt es so einen ganzen, also die haben ja an neuen Menschen gearbeitet, was ja erstmal sympathisch war, aber gleichzeitig wurden damit natürlich auch gesellschaftliche Fragen und Fragen anderer Herrschaftseffekte immer nur so zu so ökonomischen Fragen erklärt, die dann in entsprechende Expertenkommission delegiert wurden, überlegt euch da mal eine Lösung. Und ja, eigentlich das Politische als Form der Auseinandersetzung im realen Sozialismus ja eigentlich zugrunde gegangen ist. Ich weiß, ich konnte die Frage nicht so ganz beantworten, aber es führt auch zu weit. Da würde ich tatsächlich individual, psychologisch, psychoanalytisch argumentieren, um auch diese Binnendifferenzierung oder Typologie der Nationalisten tatsächlich, um das deutlich zu machen, warum jetzt einer so ein ganz krasser, aggressiver Antisemit ist oder da reicht schon, dass einer mit dunkler Hautfarbe über den Weg läuft und der total ausflippt, merkt man ja immer wieder, oder auch bei Gewalt gegen Obdachlosen. Da glaube ich tatsächlich, dass so diese Studien zum autoritären Charakter tatsächlich so psychoanalytische Erklärungsansätze hier dran andocken können, um in so eine Feinanalyse tatsächlich zu gehen. Ich reiche mir als Antwort, ich will nur was sagen, also du hast es ja vorhin schon gesagt gewissermaßen, du hast ja darauf hingewiesen, wo ihr hingeguckt habt, um zeitgemäßen Nationalismus zu analysieren, und ich denke, das ist auch, glaube ich, richtig, um zu gucken, was regierungsseitig verbreitet wird, weil das natürlich letztlich die Identifikationsangebote schafft, oder beziehungsweise wenn man voraussetzt, dass sozusagen Nationalismus auch in Grundlagen im autoritären Charakter hat, dann ist natürlich zwangsläufig logisch zu schauen, dass man oder darauf zu gucken, was die Regierung gerade sagt. Ja, also das ist halt plausibel. Ja, zumal es auch, es gab ja tatsächlich auch im politischen Geschäft, so auf dem politischen Parkett, auch immer so ein paar Ausreißer. Ob das jetzt der Möllemann war oder dieser Hohmann-Skandal mit diesem Bundeswehrgeneral, da kann man schon sehen, das ist halt in den bürgerlichen Medien dann halt auch immer skandalisiert worden. Also die wurden zurückgewunken. Und auch wenn Röttgers mit Kinderstadt Inder bewusst so Tabus mal anspricht, weil er weiß, dafür wählen mich auch Leute, wird sowas in den Medien dann skandalisiert. Und das, sagen wir, das ist erstmal so ein Mainstream, den man zur Kenntnis nehmen muss, mit dem Wissen, dass natürlich bei der Normalbevölkerung ganz andere Vorstellungen vorherrschen. Und auch was die CDU unter Angela Merkel betrifft, die ist ja Avantgarde im Verhältnis zu ihren Wählern. Okay. Ist euch allen genauso kalt? Gibt es noch Fragen sonst? Ja, mich würde noch interessieren wollen, gerade dann gerade die aktuellen Öffentlichkeits-PR-Beispiele, also im Kontext der aktuellen Wirtschaftskrise behandelt, und hast dann, das mir halt auch gefallen, ein bisschen wieder auf diese, also auf die Darstellung zugegriffen, die eher wieder beim Priestertrug ist. Also deine Ausführung am Anfang war sehr, sehr strukturell, und du hast so den Nationalismus auch als eine Ideologie beschrieben, die einfach auch eine ist, von der die Leute sozusagen scheinbar auch was haben, sie wissen, sie haben eine Sozialversicherung etc. pp. Und jetzt in der aktuellen Krise kam das so ein bisschen in der Darstellung rüber, naja, plötzlich greifen sozusagen wieder die Agenturen zu den Mitteln und kitten sozusagen die Veranstaltungen zusammen. Ja. Also da gar nicht so Kampagnen von der Bundesregierung. Oder was denkst du? Ich denke, dass die dass diese Kampagnen um genau dem Bedürfnis entsprechen, nach dem starken Souverän. So, also, dass dort wieder Sachen abrufen werden, auch, die mit der deutschen Geschichte zu tun haben. Zu sagen, jetzt erwarten wir aber auch in der Krise vom Staat, dass er durchgreift. Mhm. So. Und dass das eigentlich nichts ist, was überraschen muss oder was eine besondere propagandistische Veranstaltung ist, der besondere Kreativität oder Finesse bedarf. Das wäre jetzt so eine Anmerkung dazu. Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich jetzt sagen soll, hast du mich missverstanden? Das, was ich am Anfang gesagt habe, ich will so ein paar Bestimmungen vornehmen und dadurch das Problem so einzingeln. Ich glaube, dass man Ideologien kannst du nicht durch einen Priestertrug erklären. Weil die sind, was die Leute sich so ausdenken, du musst man nur mal zu einer Esoterikmesse fahren, das ist ja unglaublich. Deshalb habe ich auch das Beispiel der Religion genommen, wo ich glaube, Deutschland ist so eines der unreligiösesten Ländern in Europa, wahrscheinlich weltweit. Damit lockst du ja eigentlich nicht viele hinter den Ofen vor, aber die machen sich so zum Teil so ihre Alltagsreligion. Ob das jetzt Esoterik ist, ihre so Welterklärungsmuster, womit sie zum Teil im Privaten auch wunderbar funktionieren, weil sie sich dann nicht mit so offiziellen Reproduktionsanforderungen, also ins Büro muss ich vielleicht mit Schlips und Kragen, aber dass ich zu Hause gerne nackt rumrenne oder so, das sei dir gegönnt. Und ob ich jetzt an irgendwelche buddhistischen Götter glaube oder irgend so einen Wellness-Trip mache, da gibt es ja diese bürgerliche Trennung zwischen Privat und Öffentlichkeit. Und was in den privaten vier Wänden so läuft, da wird ja viel Theorie akzeptiert. Insofern in der religiösen Community so eine Art Ausfall bürgerlicher Sozialversicherung sind. Also die rotten sich sozusagen auch schon in Religionsgemeinschaften zusammen aus Existenzangst und in der Hoffnung, dass sich später mal im Alter jemand um sie kümmert. Ja. Hä? Ja. Das ist eigentlich zu kurz gegriffen. Ja, ich spitze es jetzt in die Schuhe. Ja, was im Erzgebirge so passiert ist, ist okay, gut. Ah gut, das sind finstere Zähler. Also ich weiß, warum ich mich mein Bewusstsein von dieser Realität her ablenke. Ja. So, aber ich meine, wenn es gut gefasst ist, brauchst du noch lange nicht fertig machen, unmöglich. Aber so, die Funktion von Religion hat auch schon so ein Integrationsfaktor ist, eben deswegen finde ich auch die Analogie zwischen Religion und Nationalismus eigentlich absolut deshalb habe ich Nachfolger irgendwie auch in Struktur. Deshalb habe ich das auch vorweggesetzt. Weil tatsächlich, dass man bei einem weiten Verständnis von Nationalismus ansetzt. Trotzdem gibt es natürlich bei Althusser, einem französischen Marxist-Philosophen, heißt das ideologische Staatsapparate. Der fasst darunter zum Teil dann auch die Kirchen und alles das, was wir im engen Verständnis gar nicht mal als staatlich begreifen würden. Ich habe in dem Zusammenhang auch auf die Kulturindustrie verwiesen. Da würde ich sogar stimmen, die produzieren, speziell die entwerfen Kulturgüter, Fernsehsendungen, Serien, aus einem ganz anderen Interesse, nicht weil sie sagen, wir sind jetzt hier Politiker, sondern weil sie wissen, das wird geguckt, das gibt Quote, das wird gekauft, damit wird Umsatz gemacht, die verdienen damit Geld. Oder erfüllen, was so Öffentlich-Rechtlichen betrifft, ihren staatsoffiziellen Bildungsauftrag. Aber es gibt natürlich diese politischen Kampagnen auch. Und da stricken oft viele mit aus unterschiedlichen Beweggründen. Aber ich finde, man kann jetzt ja nun auch nicht sagen, so diese Homepage Einheit und Freiheit, da gab es früher eine Volksabstimmung zu, liebe Regierung, mach uns mal was, uns lechzt nach irgendwie Nestwärme. Das wird natürlich auch gezielt gemacht, deshalb sage ich, es ist die Aufgabe des Staates, Nationalismus zu betreiben, Zustimmung der Untertanen oder der Staatsbürger zu den Regierungsgeschäften zu erzielen. Und da machen die schon viel. Also allein wenn du dir die wie heißt das, Curriculum, was so in den Schulen durchgenommen werden muss, in der Länder, es ist ja Ländersache, Thema deutsche Einheit, deutsche Geschichte, das wird ja alles festgelegt, was man auch als Staatsbürger, aber auch als funktionierendes Mitglied einer kapitalistischen Gesellschaft alles so drauf haben muss. Das ist ja auch Teil politischer Auseinandersetzung und auch politischer Kampagnen. Und das ist aber halt auch nur eine Bestimmung. Dadurch, das Problem erklärst du nicht dadurch, dass sagt, ja, den Nationalismus hat die CDU entwickelt, sondern es ist tatsächlich so ein Geflecht, so ein Kräfteverhältnis, das zusammenwirkt. Und deshalb, wie gesagt, ich wollte das so ein bisschen umsingeln, um zu sagen, natürlich ist da auch was dran. Und oft kann man auch so politische Kampagnen viel leichter entlarven, tatsächlich als dieses spontane Alltagsbewusstsein oder all das, was auch affektiv so entsteht. Also das wirkt in beide Richtungen, von unten nach oben und von oben nach unten. So ein klassischer Soziologensprech, wenn sie es nicht genau sagen können. Immer beide Richtungen, es durchdringt sich so. Aber so ist es leider. Da, alles ganz komplex. Also ich habe da so ein neues Modell entwickelt, aber wie ihr gesehen habt, hat das dem Genossen schon nicht gereicht, was die Komplexität betrifft. Deshalb, ich bin ja selber so ein bisschen einfacher gestrickt. Ich habe gern bunte Bilder, dann verstehe ich das auch selber. Ich denke aber, was er sagte, also ist so eine Kampagne kann natürlich eben, die kann nicht als Lug und Trug wirklich funktionieren, sondern die muss eine gewisse Plausibilität haben, und die muss mit der Lebensrealität von Nationalisten vor Ort irgendwie auch schon in Übereinstimmung sein. Ich denke, dass du hast ja europäischen Nationalismus angesprochen und Weltgesellschaft gibt es ja auch noch, und das hinterlässt natürlich auch Spuren bei den Nationalisten vor Ort. Deswegen kann natürlich der Nationalismus, das halte ich auch dieses Schema dafür sehr plausibel, kann natürlich auch die Regierung jetzt nicht urplötzlich einen völkischen Nationalismus meinetwegen predigen und damit hoffen, das Volk doch irgendwie woanders hin mitzureißen. Ja. Also das ist schon die Betenbewegung. Ja. Und ähnlich ist es halt mit sozialistischen Parteien. Da kann die Linkspartei 50% haben, sagen wir führen jetzt hier den Sozialismus ein, der wird nicht lange halten, wenn der Rest der Welt irgendwie, abgesehen davon, ob man das wirklich will in der Form, wenn der Rest der Welt kapitalistisch tickt, also da haben ja viele der kommunistischen Versuche, ob man jetzt Spanien anguckt, Oder tatsächlich auch die frühe Sowjetunion, die sind ja daran gescheitert, dass ihre Annahme, wir fangen an und dann ist das so ein Dominoeffekt, dann geht auch die Revolution in den entwickelten westlichen Ländern weiter, in Deutschland haben die Dominos sich schon quergestellt und Pustekuchen. Und dann gibt es sowas wie Sozialismus in einem Land, der natürlich nur autoritär in der Systemkonfrontation funktionieren konnte oder eben nicht funktionieren konnte. Und ich meine, von diesem Experiment, daran leiden wir ja noch heute. Weil jedem, den du sagst, Alternative zum Kapitalismus, ja, die kennen wir ja schon. Und auch dort, glaube ich, ist ja eine kritische Linke, oder so haben wir das gesehen, ist eine kritische linke Aufarbeitung des Realsozialismus genau notwendig, um auch zu sagen, Mensch, was ist da eigentlich fehlgelaufen? Und ich muss sagen, ich habe mich aus Fleiß als Fleißarbeit damit beschäftigt. So genau wollte man das dann ja auch nicht alles wissen. Zum Teil kann man sich ja an den Kopf packen. Gleichzeitig, auch in der frühen DDR, sind bei denen, wo man unterstellt, die hatten die besten die besten Intentionen, was sie denn wollten, oder die schönsten Ziele, wie die dann mit diesen im Alltag, mit den Anforderungen im Alltag tatsächlich die gesellschaftliche Reproduktion zu gewährleisten, totale Probleme. Aber insofern glaube ich tatsächlich, oder glauben wir als ums Ganze, als Top, dass man sich heute auch nicht mehr hinstellen kann und sagen, ja, für den Kommunismus und Kapitalismus abschaffen, ohne auch ein Stück weit kritisch aufzuarbeiten, was hat es denn bisher gegeben und warum ist das so grandios gescheitert? Warum ist die freie Gesellschaft, die da ausgerufen worden, in so einem Gefängnissozialismus geendet? Da muss man sich ja tatsächlich auseinandersetzen, wenn man sagt, wir müssen über Alternative zum Kapitalismus nachdenken. Ich bin nicht, ob unter Geld und unter Zeit noch Bock dazu habt, auch ein bisschen als allgemeine Frage, warum würde mich ja interessieren, weil Vorleit aus Chemnitz ja auch so eine Kritik an dem Aufruf von Leipzig geschrieben hat, dass wir das vielleicht nochmal näher auseinandernehmen, was ihr jetzt mit den Leuten aus Leipzig, also wo da jetzt die Konfliktlinien sind. Also ich glaube, wir waren da relativ eng beieinander. Also sprich, die Achse Berlin-Chemnitz, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wir hatten ja zum Teil ähnliche Kritikpunkte an den Aufruf der Leipziger. Ich müsste jetzt suchen, um noch so den Dissens zu sehen, aber vielleicht habe ich es auch falsch in Erinnerung. Worauf bin ich denn nicht eingegangen? Also ich finde ja auch, dass der Leipzig auch auf die deutsche Spezifik nicht wirklich hat. Also im Eindruck ist es total, als würde man über deutsche Spezifik diskutieren. Das machen sie einfach nicht, das ist Unverschämtheit. Deshalb sage ich ja, das ist ein Pappkamerad. Ich kann mich, wie oft das dann so gesagt wurde, ja, bei euch geht es nur ums Allgemeine. Und ich sage, nein, bei uns geht es einmal ums Allgemeine und um die Spezifik, nur wir sehen eine andere Spezifik. Das wird einfach nicht geltend gelassen. Wo habt ihr denn das gemacht? Sag ich, wir haben nur 5 Veranstaltungen in Berlin gemacht. Nein. Aber gut.